Menschen sehe, habe ich Lust, ihm einen in die Fresse zu hauen. Die Bosheit ist etwas, was wir zur Verfügung haben, um die Schwierigkeiten des Alltags zu bewältigen. Es ist so angenehm, einem Menschen in die Fresse zu hauen. Wer Bosheit übt, wer Bosheit als Laster hat. Es ist ein solch vertrautes Mittel wie das Weinen, das Lachen. Es gehört zu unserem Gefühlshaushalt dazu. Ich sitze in meinem Zimmer und tue nichts. Es klingelt an meiner Haustür. Bosheit ist eine mit Aggression versetzte, geistvolle Art, ja? Da kommt mich jemand besuchen und sagt: Das Vergnügen feiner Geister. Guten Tag, wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Über die Bosheit. Feature von Rolf Kanzen. Da kommt mich jemand besuchen und sagt: Und ich finde das schön, wenn Leute mal die Sau rauslassen. Und sagt: Guten Tag, wie schön. Entweder ist das ehrliche Wut oder es ist einfach der Versuch, Spaß mit allem zu haben, was die Welt so hergibt. Wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Und ich haue ihm eine in die Fresse und trete ihm dann noch mit dem Stiefel in die Weichteile. Mein Gast fällt vornüber von dem schrecklichen Schmerz und ich ihm dann mit dem Stiefelabsatz in die Augen. Was hat er hier zu suchen, wenn er nicht eingeladen ist? Das sind hochsubtil eingesetzte Strategeme. Die Bosheit ist gewissermaßen auch ein Mittel, um sich zu emanzipieren von Durchschnittlichkeiten und von eingelebten und von eingeschliffenen Normativen. Da kann man durchaus auch mit den boshaften Mitteln sich praktisch herausheben und kann sich dagegen profilieren. Ja, das ist also durchaus möglich. Das wäre das eher Harmlose an der Bosheit. Das ist in dieser Weise als Emanzipationsmittel gegenüber einer gedankenlosen Menge oder einer. Ja, manchmal reicht es schon, wenn einer uneingeladen zu Besuch kommt. Wie im zuvor zitierten, zweifellos etwas boshaften Text von Daniel Chams. Was hat er hier zu suchen, wenn er nicht eingeladen ist? Chams war übrigens ein nachrevolutionärer russischer Dichter des Absurden, in dessen Texten es mitunter deftig zur Sache geht. Und ich haue ihm einen in die Fresse. Literaturwissenschaftler nennen das vornehm rabulistisch. Die Bosheit muss man wohl abgrenzen von solchen Phänomenen, die auch mit der Affektion des Menschen zu tun haben, wie Zorn zum Beispiel. Ja. Bosheit will wohl überlegt sein. Wer allzu wütend ist, lässt sich leicht von seinen Gefühlen mitreißen und handelt allzu spontan und unbedacht. Bosheit kommt eher vom Verstand als vom Herzen. Steffen Dietzsch ist Philosophieprofessor. Er schreibt über Lügen und Lachen und wieder die Schwere, über geistige Fliehkräfte. Er hält eine Menge vom Philosophen Friedrich Nietzsche. Da ist Bosheit dasjenige, wovon Nietzsche mal gesagt hat, Bosheit vergeistigt. Bosheit vergeistigt, weil sie eine Gelegenheit ist, Geist zu bekommen und fein zu werden. Jenseits von Gut und Böse. Wer boshaft sein will, muss schon geistvoll sein. Sonst schafft er das einfach nicht. Niemals. Wahre Bosheit ist nichts für Idioten. Boshaftigkeit hat etwas mit Intelligenz, mit Verstand zu tun, mit dem Willen zu schaden, fein zu tricksen, geschickt zu täuschen, raffiniert zu manipulieren. Insofern ist für Nietzsche die Bosheit ein Merkmal der intellektuellen Überlegenheit. Bosheit ist nicht immer nett für die soziale Mitwelt, aber sie schult den Verstand und macht fit für die Härten des Alltags. In dem Sinne hat diese erstmal negative Eigenschaften uns Menschen durchaus auch eine emanzipatorische Dimension, das muss man sehen, ja. Genau. Satire darf alles. Dieser Satz von Kurt Tucholsky wird immer wieder gern zitiert. Satire darf alles. Boshaft und gemein sein. Das Verlachen, was anderen lieb und teuer, wertvoll und heilig ist. Es ist ein bisschen zynisch, es ist ein bisschen polemisch, es ist ein bisschen satirisch. Alles Mögliche steckt da drin, ja. Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit. Satire darf alles. Je suis Charlie. Satiriker von Charlie Hebdo wurden im Januar 2015 von fanatischen Glaubensbösewichtern hingerichtet, weil sie sich in Satiren mitunter despektierlich über einen Propheten und andere Glaubensdinge geäußert hatten. Der westlichen Demokratie und ihren Repräsentanten war plötzlich klar: Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit. Satire darf alles. Ich bin Charlie. Ja, genau. Also die satirischen Mittel stehen im Verhältnis zu dem Thema und auch zu der medialen Verarbeitung des Themas, die man vorfindet. Bundespräsident Gauck. Warum wichste er in Merkels Handtasche? Satire darf eigentlich alles. Eine Titelschlagzeile des Satiremagazins Titanic vom März 2015. Darüber eine Fotokollage. Sie zeigt, wie Merkel grimmig über ihre Handtasche hinwegschaut und Gauck entspannt lacht. In einem Kästchen steht: Satire darf alles. In einem grafischen Stern darüber, Tim Wolf nennt das Blinker, der Ausruf: Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit. Dieser Märztitel, auf dem man Merkel und Gauck sieht und eine Handtasche und Bundespräsident Gauck, warum wichste er in Merkels Handtasche, als Schlagzeile steht. Dieser Titel würde gar nicht funktionieren, wäre nur eine geschmacklose und Sinnlosigkeit, wenn er halt nicht in dem Kontext dieser Blinker, ein Hoch auf die Meinungsfreiheit, Satire darf alles, stünde und eben eine Reaktion auf diese Charlie Hebdo-Solidarität gewesen wäre. Tim Wolf ist Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Er ist zwar auch Charlie, aber nebenbei bemerkt, nicht der Meinung, dass Satire alles darf. Gerade dann nicht, wenn alle wiederholen, dass Satire alles darf. Bei uns im freien Westen. Und das Schöne, was mir wirklich an diesem Titel gefällt, diese Geschmacklosigkeit funktioniert in diesem Kontext, weil es ein satirischer Titel ist, der Satire selbst kritisiert. Und das zeigt auch die unendlichen Möglichkeiten von Satire. Also das ist, hier stellt sich Satire selbst in Frage mit satirischen Mitteln. Und das finde ich schön und reizvoll. Und das, nur so kann die Geschmacklosigkeit auch funktionieren. Also die reine Geschmacklosigkeit ist weder komisch noch nutzenbringend für wen auch immer. Geistvolle Satire ist nicht immer geschmacklos, aber der Reflex auf eine vollkommen geschmacklose Welt mit erhöhter Geschmacklosigkeit zu reagieren, ist mir nicht fremd. Das ist ganz in Ordnung so. Satire ist manchmal so, meint der Satiriker Wiglaf Droste. Nee, das ist eine Form von medialer Aufgepumptheit plus substanzieller Insuffizienz, die man nicht ertragen zu glauben scheint. Und deshalb ist Satire oft boshaft und manchmal bitter. Aber was Satire nicht dürfen sollte, aber trotzdem gelegentlich macht, weil sie alles darf und gelegentlichen Mehrheitsapplaus auch nicht verschmäht, sind Witze auf Kosten derjenigen, die am unteren Rand der Gesellschaft stehen. Also derjenigen, die von Ausgrenzung betroffen sind und von Rassismus, etwa von antimuslimischem Rassismus. Ich bin Charlie. Klar, wir sind alle Charlie, weil die Meinungsfreiheit im freien Westen ein hohes Gut ist und Satire alles darf. Wenn Witze wirklich nach unten zielen und ohnehin schon am Boden liegende fertig machen, dann ist das ja auch nicht vergnüglich. Also Boshaftigkeit, wenn man sie dann wirklich als komisch satirisches Mittel verstehen will, muss sich immer gegen etwas Starkes, Prominentes richten, sonst zerstört es einem den Spaß. Bundespräsident Gauck, prominent, allseits geachtet und verehrt, macht sich bei Satirikern immer beliebter. Trauer mit Power. Präsidenten-Power. Er trauert sehr gerne mit anderen Leuten und das schon so herzhaft, dass man ein bisschen Angst hat, dass er jetzt extra irgendwo hinreist zu irgendwelchen Katastrophen und wildfremde Menschen umarmt. Das ist ein bisschen anstrengend. Also hat er nicht auch einen Holocaust-Überlebenden umarmt und geherzt? Das erscheint mir fürchterlich. Egal. Neues Rettungspaket. Merkel bürgt für guten Sex. Schrecklicher Verdacht. War Hitler Antisemit? Kohl gedopt. Wiedervereinigung ungültig. Buddhismus bizarr. Kohl droht mit Wiedergeburt. Tanne bei Gedenkfeier. Merkel enthüllt Hitler-Statue zu früh. Das sind alles Titel der Satirezeitschrift Titanic, für die Tim Wolf heute als Chefredakteur arbeitet. Wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Was wir erlebt haben hier nach dem Attentat, dass man den ganzen Tag Medienvertreter hier sind und sagen, haben Sie Angst, haben Sie Angst. Dann ist man natürlich an dem Punkt, wo man irgendwann am liebsten vor die Tür geht und sagt, hier, Islamisten, tötet uns, wir ertragen es nicht mehr. Diese eingeredete Angst, und vielleicht hat man auch ein bisschen selbst, einen so bedrückt, dass man sie ja nur los wird, indem man sich über sie lustig macht. Ich biete ihm ein Gläschen Tee an. Der Gast nimmt an, setzt sich zu Tisch, trinkt Tee und erzählt irgendwas. Wir haben ja dann auch recht schnell auf der Website geschrieben, liebe Pegida-Leute, die versammelte Lügenpresse befindet sich vor unserer Redaktion, wenn ihr auch es wie die Islamisten machen wollt, jetzt ist die Gelegenheit. Ich gebe mir den Anschein, als hörte ich mit großem Interesse zu. Nicke, sage ah und oh, reiße erstaunt die Augen auf und lache. Der Gast, Geschmeichelt von meiner Aufmerksamkeit kommt mehr und mehr in Fahrt. Und es wird blutig enden. Ich habe in ein paar Interviews gesagt, also ich fühle mich sicher, weil bis ich hier jemand durch die ganzen Journalisten geschossen hat, bin ich schon längst aus der Tür raus und so. Und das sind Dinge, die vielleicht boshaft oder frech oder was auch immer erscheinen. Wer boshaft ist, muss also kein böser Mensch sein. Bosheit kann so etwas sein wie eine Maßnahme zur Selbstverteidigung gegen die Zumutungen des Alltags und des Lebens. Bosheit vergeistigt. Der Boshafte reflektiert die Dummheit, die Verlogenheit seiner sozialen Mitwelt. Zu gucken, hey, ihr seid verlogen, ich zeig's euch. Er entwickelt eine Distanz. Ausgangspunkt kann ein Unbehagen sein, ein Ekel. Das Gefühl, es einfach nicht mehr auszuhalten. Es ist so angenehm, einem Menschen in die Fresse zu hauen. Arschlöcher, Arschlöcher, Arschlöcher. Das ist wirklich widerwärtig, was dieses Pack sich traut. Und dann sublimiert sich bei Satirikern wie Wiglaf Droste die Abscheu zu einer gezielten Bosheit. Mal gelingt sie mehr, manchmal weniger gut. Du willst das Christentum verstehen? Die Christen und woran sie glauben? Das ist ganz leicht. Du kannst doch sehen, wie sie mit ihren Kille-Kille-Daumenschrauben auf ihren alten, kalten Kinderglatzen sich selber Jesus-Löckchen drehen und glauben, dass sie dich damit vernatzen. Erbarme Satan, sich auf meiner tiefen Fahne. Wir wollen natürlich nicht die Bosheit kultivieren, aber wir wollen erkennen, dass wir mit ihr etwas in der Hand haben, mit dem wir uns durchaus auch ganz privat von einer selber wieder boshaften Öffentlichkeit absetzen können. Die Bosheit ist kein bloßer Reflex. Sie reagiert auf die Erkenntnis, dass etwas so, wie es ist, nicht gut ist. Sie ist subversiv und respektlos. Sie untergräbt das Gewohnte, der Autoritäten. Sie weicht ab von der normativen und gesellschaftlichen Ordnung. Sie missachtet die Moral und die Tugenden. Sie beruht auf der Freiheit, etwas anderes zu tun, als es erwartet und verlangt wird. Da kommt mich jemand besuchen und sagt: Nicht die Freiheit ist das Böse, sie ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Böses gibt. Tiere können nicht böse sein. Und ein ausbrechender Vulkan ist auch nicht böse, obwohl er böses Unheil anrichten kann. Nein, der Mensch kann nur böse sein. Guten Tag! Wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Professor Dr. Rüdiger Safranski trifft man oft zu Hause an, weil er dort Bücher schreibt. Über Nietzsche, Schopenhauer, Schiller, Goethe, die Romantik. Eins hat den programmatischen Titel: Das Böse oder das Drama der Freiheit. Da die Bosheit ein Kind des Bösen ist und die gleichen emanzipatorischen Potenziale birgt, wenden wir uns nun dem Bösen und Rüdiger Safranski zu. Der Mensch kann nur bestialisch sein. Tiere sind auch nicht bestialisch. Eine Bestie ist nicht bestialisch, aber der Mensch. Und das hängt eben genau mit seinen Freiheitsmöglichkeiten zusammen. Es würde gar keinen Sinn machen, von der Freiheit zu reden, wenn man sich nicht klar macht, dass Freiheit ja bedeutet, Optionen zu haben. Du Engelweisester und Schönster, du Hochdroben, o du gestürzter Gott, der Anbetung enthoben. Die Paradieserzählung Genesis 3 ist eine trickreiche Geschichte. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hat. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Es ist eine verrückte Geschichte, diese Sündenfallgeschichte. Man liest sie auch meistens nicht aufmerksam genug, denn dann ist sie voller Widerhaken und voller Überraschungen. Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Klug, ausgestattet mit der Erkenntnis von Gut und Böse, ein Ebenbild Gottes. Was ist denn das besonders Ebenbildliche. Das ist natürlich die Freiheit. Gott ist frei und der Mensch ist auch frei, aber er hat nicht die Gelingensgarantie, dass mit seiner Freiheit nur was Gutes zustande kommt. Ja. Und insofern ist er ein Wesen, das riskant ist, das ein Risiko auch für sich selbst darstellt. Aber frei, dank der Schlange, die Eva herumgekriegt hat, so wie Eva später Adam. Die Schlange ist Satan, der Verführer, auch Luzifer genannt. Diese teuflische Gegenmacht hat Selbsterfahrung im Ungehorsam. So jedenfalls eine Erklärungsvariante der jüdisch-christlich-islamischen Tradition. Zusammengefasst hat sie Origenes im 3. Jahrhundert. Origenes stellt sich vor, dass vor der Erschaffung der Erde und der Menschen Gott eine Geisterwelt geschaffen hat. Eine Welt rein geistiger Wesen, die wir als Engel bezeichnen. Dort gab es einen Aufstand gegen den einen Gott. Eine Anzahl von Engeln hat sich losgesagt. Der Anführer ist Luzifer, auch Satan genannt, der seitdem sein widergöttliches Unwesen in der Welt treibt. Und blasphemisch als Held gefeiert wird von freiheitsliebenden Dichtern und Denkern, wie Charles Baudelaire, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts den Satan sympathischer fand als dessen heiligen Gegenspieler. O du des Abgrunds Herr, dem Unrecht einst geschah, du stehst, obgleich besiegt, viel herrlicher nun da. Der du allwissend bist, in Nacht hinabgeborgen, der Menschheit Heiland, du Vertrauter ihrer Sorgen, auch meiner tiefen Qualen. Der an den Paria, den Ausgestoßenen, denkt und mit der Liebe ihm ein Paradies geschenkt. Satan ist der Empörer gegen Gott und seine auf Willkür, Psychoterror und Unterordnung basierende Herrschaft des Durchschnittlichen und Langweiligen, des Prüden und Spießigen. Komm, Satan, du von den Priestern und Königen Verleumdeter, lass dich von uns umarmen, lass dich an mein Herz drücken. Deine Werke, o Gesegneter meines Herzens, sind nicht immer schön oder gut, aber du allein gibst dem Universum Sinn. Was wäre der Mensch ohne dich? Ein Tier. Vertreter eines radikalen Verständnisses von Freiheit, zum Beispiel einige Anarchisten. Sie feierten Satan und das vermeintlich Böse als Element der Zerstörung des Erstarrten. Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust. Damit meinte Michail Bakunin allerdings nicht die Bombe, sondern die radikale Kritik, die Negation, die Weigerung zu gehorchen, die intellektuelle Revolte. Satan, der ewige Rebell, der erste Freidenker und Weltbefreier, bewirkt, dass sich der Mensch seiner tierischen Unterwürfigkeit schämt. Er befreit ihn und drückt seiner Stirn das Siegel der Freiheit und Menschlichkeit auf, indem er ihn antreibt, ungehorsam zu sein und die Frucht der Erkenntnis zu essen. Dass der Baum dazu verlockte, klug zu werden. Kurzum, Satan, alias Luzifer, der Böse, macht den Menschen zum Menschen. Er löst ihn aus einem unbewussten Sein. Er bringt ihm das Licht der Erkenntnis. Er emanzipiert ihn. Er klärt ihn auf. Gib ihm die Gelegenheit, Geist zu bekommen und Feind zu werden. Insofern ist der erfolgreiche Aufklärer auch ein boshafter Mensch. Mit geringen Kosten kann man die Aufklärung nicht bewerkstelligen. Sie bedarf dieses brachialen Mittels der Bosheit. Anders ist dem Nicht-Aufgeklärten, dem Unaufgeklärten gar nicht beizukommen. Bosheit vergeistigt. Und nicht nur das. Ja, die Paradieserzählung Genesis 3 ist eine trickreiche Geschichte. Die Bosheit des Teufels macht den Menschen zu einem sexuellen Wesen. Bosheit macht geil. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz. Wenn man die Paradieserzählung aber näher ansieht, dann stößt man auf alle möglichen Spannungen und Widersprüche und merkt, dass sie eigentlich ursprünglich von etwas ganz anderem gehandelt hat, nämlich von der Rivalität zweier Götter in ihrer Beziehung zu den Menschen. Professor Dr. Dr. Bernhard Lang ist katholischer Theologe und Religionswissenschaftler. Er ist Experte für das Alte Testament und schrieb viele Bücher über Himmel und Hölle, die Geschichte Gottes im Alten Testament und in der Literatur, über Jesus und die Könige. Er meint, dass dem Sündenfallmythos die Vorstellung zweier gegeneinander agierender Götter zugrunde liegt. Der eine Gott will den Menschen die Sexualität vorenthalten, der andere will sie den Menschen verraten und hat das auch getan. Und die Frucht, um die es dabei geht, ist ein Aphrodisiakum, das die sexuelle Begierde anregt und der Mensch, der dann von der Frucht genießt, dann die Sexualität und die Fruchtbarkeit entdeckt. Das heißt, so jedenfalls das Forschungsresümee Bernhard Langs, es geht nicht nur darum, Geist zu bekommen und fein zu werden, es geht auch um Sex. Bosheit vergeistigt und Bosheit macht geil. Genauer, die Bosheit des teuflischen Gottes sexualisiert den Menschen. Er befreit die Sexualität, indem er den Menschen die Erkenntnis verschafft, dass sie sexuelle Wesen sind. Kurzum, die Bosheit hat etwas mit Vernunft zu tun und die Bosheit des Teufels macht dem Menschen seine Sexualität bewusst. Gut und Böse ist in diesem Fall ein althebräischer Ausdruck, der sich auf die Sexualität bezieht. Die Menschen verstehen erst alles, wenn sie eben dieses Geheimnis der Fruchtbarkeit und Sexualität verstehen. Die emanzipatorische Vernunft und Sexualität, beides, rückt jeweils in die Nähe des Teuflischen. Der Konkurrent des Teufels, der andere Gott, der Gute, mag die Menschen wohl eher prüde, dumpf, gehorsam und unwissend. Das Böse ist der Preis der Freiheit. Der Teufel gibt sie den Menschen zusammen mit der Möglichkeit, böse zu sein. Es ist eine verrückte Geschichte, diese Sündenfallgeschichte. Man liest sie auch meistens nicht aufmerksam genug. Der Mensch ist frei und verantwortlich und somit schuldfähig. Er kann sich nicht rausreden mit: Die Schlange hat mich verführt. Und so habe ich gegessen. Die Frau, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Selber schuld, sagt Gott und schmeißt die nun klugen und sexualisierten und potenziell bösen und boshaften Adam und Eva aus dem Paradies. Wer Freiheit sagt, muss auch erkennen, dass wir Wesen sind, die böse sein können, ohne damit krank zu sein. Eine trickreiche Geschichte. Eine andere sehr plausible Erklärung über die Entstehung des Bösen wurde christlicherseits verdammt. Es ist die, bei all dem Elend auf der Welt, naheliegende Idee, dass nur ein boshafter Schöpfer Gott die Welt samt Bevölkerung geschaffen haben könne. Die Konsequenz? Wir müssen uns aus dieser Welt befreien. Christus hat uns den Weg gezeigt, sich von diesem Bösen Gott, der die Welt erschaffen hat, zu lösen. Wir können das tun, indem wir strenge Askese üben. Geschlechtlichkeit gehört auf die Seite der Materie, die vom bösen Gott erschaffen ist. Das ist der gnostische Komplex. Und die Gnostiker wurden von der Kirche als Heretiker verfolgt, von Inquisitionsgerichten verurteilt, weil sie das Böse einem bösen Schöpfer in die Schuhe schieben und den Menschen davon entlasten wollten. Der Mensch musste frei bleiben, um für das Böse verantwortlich gemacht werden zu können. Und den Teufel? Ihn brauchte man als ewigen Verführer, als jemand, der die Sinnlichkeit des Menschen anstachelt und seine Vernunft die vorgegebenen Grenzen sprengen lässt. Wir kennen die Alternative, schreibt Albert Camus. Eine trickreiche Geschichte. Entweder sind wir nicht frei und der allmächtige Gott ist für das Böse verantwortlich, oder wir sind frei und verantwortlich, aber Gott ist nicht allmächtig. Hinzu kommt, wäre er allmächtig, allwissend und gut, weshalb hätte er den Menschen die Freiheit geben sollen? Für ihn, den Allmächtigen, war doch absehbar, dass die Menschen mit ihrer Freiheit böse und boshaft werden. Wie kann ein solcher Gott gut sein und die Menschen lieben? Vielleicht ist er wirklich unfähig, wie die Gnostiker meinten. Oder, schlimmer noch, ein bösartiger Zyniker. Eine trickreiche Geschichte. Die vom Anfang der Welt, wie ihn die Bibel sich vorstellt. In Wirklichkeit war es wohl einfacher, aber auch brutaler. Es dominierte die Angst davor, umzukommen, zu verhungern, gefressen oder erschlagen zu werden. So vermutet Rüdiger Safranski. Die Wirklichkeit insgesamt ist wenn die Kultur sich noch nicht eingenistet hat, wenn es den Schutzraum, den wir so selbstverständlich konsumieren, noch nicht gibt, ist die Wirklichkeit insgesamt, die Natur mit ihren ganzen Katastrophen und so weiter, ist ein einziger Schreckensraum. Und deswegen beginnt auch die Religion mit dem Schrecken. Und deswegen sind auch die Götter erstmal Schreckensmächte. Ursprünglich sind es ganz üble Dämonen. Und dann werden sie so gesellig wie die homerischen Götter. Eine unberechenbare Schar von Dämonen, Geistern und üblen Wesen, die sich allenfalls durch Brandopfer besänftigen lassen. Später verlieren diese Wesen etwas von ihrem Schrecken und werden gleichsam menschlich böse. Sie morden unbeschwert, betrügen ihre Gattinnen und Gatten, sind neidisch, eifersüchtig, eitel, wie die Götterriege im antiken Griechenland. Wenn sie so werden wie die homerischen Götter, dann ist eigentlich schon mit ihnen ganz gut Kirschen zu essen, zum Teil jedenfalls. Da werden sie schon milder. Das vielleicht schon, aber sie sind zunächst jenseits von Gut und Böse, bevor sie sich dann im Laufe der kulturellen Entwicklung ändern. In den bunten Mythos schleicht sich der graue Logos ein. Die Philosophie war die Disziplinaranstalt für die etwas verwahrlosten homerischen Götter. Da wurden sie zurecht geschliffen und am Ende blieb im Übrigen auch nur noch ein Gott übrig. Christliche Denker griffen dankbar darauf zurück, stellten dem guten Gott mit seiner zahlreichen Anhängerschaft, Engel, Heilige und so weiter, eine Art Gegenmacht zur Seite. Den bösen Teufel, der als Böser schließlich auch für die Boshaftigkeit verantwortlich zeichnet. So wurde die bis dahin diffuse Welt der Götter und Dämonen ethisiert. So neu war das religionsgeschichtlich zwar auch nicht, weil der babylonische Religionsgründer Zarathustra sich bereits im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ans Aufräumen gemacht hat. Pol 1, Gott gleich gut. Pol 2, Teufel gleich böse. Diese beiden Pole, lehrte Zarathustra, lägen von Anbeginn der Welten im unversöhnlichen Kampf miteinander. Am Ende aller Zeiten, nach dem letzten Gefecht, siege dann Happy End, Pol 1, also das Gute. Dieses duale System konnte im Judentum, Christentum und schließlich im Islam Fuß fassen, hat sich dann in der christlich dominierten westlichen Welt etabliert und funktioniert in seiner dümmlichen Schlichtheit, mehr oder weniger säkularisiert, noch immer. Pol 1, das Reich des Guten. Jesus, die freie Marktwirtschaft, die Demokratie und so weiter. Pol 2, die Achse des Bösen. Der Terrorismus, Kim Jong-un, neuerdings wieder Russland und so weiter. Pol 1, wir. Pol 2, die anderen. Innerhalb dieses Systems wurde und wird der andere Pol stark, gefährlich und bedrohlich gemacht. Das hält die Guten von Pol 1 zusammen und macht sie gefügig. Der Teufel, Pol 2, muss kontrolliert und ausgetrieben werden. Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Theologen beschäftigten sich mit Teufeln und Dämonen, zählten, rechneten, systematisierten. Einer veröffentlichte im 16. Jahrhundert eine gelehrte Abhandlung mit einer Liste der bösen Mächte. 72 Dämonenfürsten, 7.405.920 untergeordnete Dämonen. Andere Autoren kamen auf weit höhere Zahlen. 1.758.064.176 Dämonen. Und keiner weniger. Den Teufel kann man als bösen Feind immer gut gebrauchen. Der Teufel ist im Grunde nur eine Kriegslist der totalitären Mächte. Niemals hatte ein griechischer Klerus sich jedes überstaatliche Recht angemaßt, eine klare Trennung zwischen Gut und Böse zu treffen. Die Griechen vergaßen niemals, dass sie ihre Götter erfunden hatten und dass diese ein Spiegel ihrer selbst waren. So der Kultur- und Religionshistoriker Gérald Messadier. Nur noch fundamentalistische Theologen glauben heute an die Existenz des Teufels. Fundamentalistische Theologen sind in allen Kirchen zu finden, heute besonders in Freikirchen, Pfingstkirchen und im rechten Flügel der katholischen Kirche, bis hoch in die Hierarchie. In der Theologie dagegen sieht es ganz anders aus. Professor Bernhard Lang ist Theologe und glaubt, auf den Teufel verzichten zu können. Ganz im Gegensatz zu den Päpsten der letzten Jahrzehnte. Das Böse in der Welt ist das Vorhandensein und Wirken eines dunklen Feindes, des Teufels in uns und unserer Gesellschaft. So Papst Paul VI. Und der in Rekordzeit heilig gesprochene Johannes Paul II. Wusste, der Drache der Apokalypse, gemeint ist der Teufel, er versucht ohne Unterlass die Frau und mehrt damit die Sünde. Der Teufelsglaube hat in der Theologie, meine ich, nur noch historisches und kulturgeschichtliches Interesse, obwohl er in den Kirchen und im Volksglauben weiterlebt. Damit ist die Theologie von Pol 1 zu Pol 2 übergelaufen. Denn die Parteigänger des Teufels kann man am leichtesten daran erkennen, dass sie seine Existenz verleugnen. So der Teufel auf einer fiktiven metaphysischen Pressekonferenz, die er persönlich am 20.12.1963 in Warschau abgehalten hat. Der Schriftsteller und Philosoph Leszek Kolakowski war anwesend und stenografierte alles mit. Sie haben aufgehört, an mich zu glauben, meine Damen und Herren. Gewiss, ich weiß davon. Ich weiß es und es lässt mich kalt. Ob Sie glauben oder nicht, es bleibt einzig und allein Ihre Sache. Der Unglaube nimmt bei mir seinen Anfang. Den Teufel wird man am leichtesten los. Dann kommen die Engel, dann die Dreieinigkeit, schließlich Gott. Warnt der Teufel. Er geht weitgehend d'accord mit katholischen Auffassungen und erfreut sich über die Ignoranz, die ihm seitens der Theologie begegnet. Das ist in der Theologie so weit geschehen, dass ich eigentlich keinen ernstzunehmenden Theologen mehr nennen könnte, der den traditionellen Teufelsglauben teilt. Das macht es dem Teufel schon immer umso leichter, seine Bosheit zu verbreiten. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Die Antwort von Mephistopheles, kurz Mephisto, bedarf einer Erklärung. Das Böse ist in Goethes Faust auf den Hund, genauer auf einen schwarzen Pudel gekommen, der unter Qualm und Gestank schließlich sein Inkognito aufgibt. Das also war des Pudels Kern. Mephisto ist nicht mehr so richtig böse, sondern boshaft. Eine vielschichtige, oft selbstironische Erscheinung. Allemal interessanter als der alte Herr namens Gott, als dessen Mit- und Gegenspieler Mephisto fungiert. Mephisto ist nicht die Verkörperung des Bösen, sondern er ist als Person durchaus ein Meister der Bosheit. Auch seine Bosheit ist vergeistigt, doch auf eine sehr irdische Art. Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewusst. Und seine Bosheit ist alles andere als harmlos. Er spießt Gretchens treuen Bruder mit seinem Degen auf, lässt brave Mütter vergiften und trinkfreudige Studenten sich gegenseitig die Nasen abschneiden. Diese moderne Mephisto-Figur ist das Urbild dessen, was wir mit Bosheit bezeichnen. Ja? Witzig, unangepasst, widerständig, respektlos. Mephisto ist eine boshafte Figur, aber nur, wenn man ihn nicht mehr als einen archaischen Teufel ansieht. Also man muss Mephisto schon so ansehen, wie Goethe ihn entworfen hat, als einen modernen Menschen gewissermaßen. Ja? Er ist ein Charmeur, er ist ein Flaneur auch. Ja? Und in dieser Modernität entwickelt er seine boshaften Fähigkeiten und er ist damit eigentlich als moderner Mensch ausgewiesen. Und er ist nicht als Höllenfürst zu erkennen, der aus der Tiefe einer vorweltlichen Hölle kommt und dann uns Angst machen würde. Er ist ein Bürger unserer Kultur. Ja? Der Teufel ist ein Wesen, das dem Menschen seine Dienste anbietet. Ich bin dein Geselle. Mach dir's recht. Bin ich dein Diener? Bin dein Knecht? Und was soll ich dagegen dir erfüllen? Umsonst gibt es nichts. Faust verspricht ihm seine unsterbliche Seele. An etwas anderem ist der Teufel selten interessiert. Dieses Motiv gibt es in der Literatur häufig. Oft ist der Teufel sympathisch, boshaft, selten hinterhältig gemein. Er ist ein Wesen, mit dem man reden kann. Bosheit vergeistigt. Und macht frei. Doch als Faust von der Geistigkeit genug hat, hilft ihm Mephisto bei seinem anderen Spezialgebiet. Bosheit ist geil. Mir ekelt lange vor allem Wissen. Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit uns glühende Leidenschaften stillen. Zuerst bei Gretchen und dann, bevor er in die Sublimierungsphase eintritt, besucht er sogar einen Hexensabbat. Satire darf alles. Einen, dessen teuflische Orgien Kurt Tucholsky anders beschreibt als Goethe. Hexenweibel Senkspeck schnaufte alle Luft ein, die um ihn war. In dieser Walpurgisnacht sind die teuflischen Ausschweifungen militärisch organisiert. Heute Abend steht die Eskadron geschlossen vor dem Blocksberg am Südhang. Abrücken dazu um 10 Uhr. 11.40 Uhr Besichtigung durch seine Exzellenz den Teufel. 12 Uhr bis 34 Uhr Orgie mit anschließender Parade vor höchst eben demselbigen. 5 Uhr abreiten. Hexenweibel Senkspeck führt eine Musterung durch. Trainiert noch ein wenig mit seinen Hexen. Dann heißt es: 10. Hexenregiment zur Orgie! Angetreten! Bosheit ist, ist ja. Das ist ja keine. Na, ich würde mal sagen, das ist. Das muss nicht böse sein. Bosheit. Ja? Was nicht heißt, dass Böse nicht boshaft sein können. Oder umgekehrt, Boshafte nicht böse. Bosheit hat auch so eine vitale, spielerische Aggressivität. Ja, das kann auch taktisch und strategisch eingesetzt werden. Und kompensiert Schwächen, wie Hässlichkeit oder geringe sexuelle Attraktivität. Und drum, da ich mich nicht als ein Mann der Liebe bewähren kann in dieser fein beredten Zeit, will ich mich nun bewähren als ein Schurke. Das gesteht Gloster. Der spätere Richard III. In Shakespeares gleichnamiger Tragödie. Bosheit ist die Summe aus Übermut und Schwäche. Da entwickeln sie eine Fähigkeit, die entschlossener ist als der Übermut und die stärker ist als die Schwäche. Ja? Damit kann man Schwächen ausgleichen und man kann die Ungezügeltheit und die Unorientiertheit des Übermuts in eine bestimmte Bahn lenken. Ja? Boshaft nutzt Gloster die Dummheit und den Aberglauben seiner Opfer aus, beherrscht perfekt die Kunst der Intrige. Skrupellos mordet er und lässt morden. Seinen Onkel, seine Neffen, seine Brüder und den König. Bei dessen Beerdigung macht er sich dann an die Königin heran. Nicht ich schlug euren Mann tot. Ach, so lebt er. Nein, er ist tot. Du lügst. Dein Mordmesser rauchte von seinem Blut. Erschlugst du nicht den König? Ich geb's zu. Du gibst es zu, Stacheltier? Dann gib Gott, dass du verdammt sein sollst für diese Untat. Oh, er war sanft und mild und tugendhaft. Nun, umso besser für den Himmelskönig, bei dem er ist. Er ist im Himmel, wo du nie hinkommst. Dann mag er mir dafür danken, dass ich ihm hinhalf, denn er passt dort besser hin als auf Erden. Aber du passt nirgends als in die Hölle hin. Doch, wollt mich hören, an einen Ort. Ein Kerker. Euer Bett. Oh. Und dort landet er schließlich im Bett der Königin, weil er ihr boshaft versichert, nur ihre Schönheit und seine Liebe zu ihr hätten ihn zum Mord getrieben. Schließlich ehelicht er sie. Und Gloster macht immer weiter. Bosheit macht süchtig. Die gelungene Bosheit bringt eine momentane Zufriedenheit, aber sie ist wie eine Droge im Ablaufstadium, wenn das verfliegt, bleibt zurück eine große Spannung, die man am besten auszufüllen gedenkt, wiederum mit einer neuen Bosheit, mit einer neuen Droge. So ist es bei Shakespeare und so ist es auch im wirklichen Leben. Bosheit kann nicht nur süchtig machen und persönlichkeitsprägend werden. Wer Bosheit als Laster hat, der versucht, anderen Menschen ständig irgendwie zu schaden. Und Spaß daran zu haben. In dem Augenblick aber, wo die Bosheit über die Stränge schlägt, zu destruktiv wird, dann sind wir bereits dann schon im Bereich des eigentlich Bösen. Es ist Nacht. Du gehst allein durch eine dunkle, einsame Straße nach Hause. Hinter den Fenstern der Häuser kein Licht mehr. Du hörst Schritte hinter dir. Die Straßenlaternen verbreiten nur schwaches Licht. Du blickst dich um. Hinter dir siehst du eine Männergestalt. Sie bleibt stehen, als du dich umblickst. Du setzt deinen Weg nun schneller fort. Du wechselst die Straßenseite. Die Gestalt folgt dir. Sie holt auf. Als du dich erneut umblickst, bleibt die Gestalt wieder stehen. Du schreist sie an. Lassen Sie mich in Ruhe! Keine Antwort. Du gehst weiter. taucht die Gestalt auf. Die hält genau 5 Meter Abstand. Du beginnst zu rennen, dein Verfolger auch. Zufällig fährt ein Polizeiwagen vorbei. Du schreist. Dir gelingt es, den Polizeiwagen anzuhalten. Die Polizisten steigen aus. Dieser Mann verfolgt mich ständig. Helfen Sie mir! Die Gestalt kommt näher. Was ist dir los? Fragen die Polizisten. Dein Verfolger schaut freundlich die Polizisten an und antwortet ruhig: Ich weiß auch nicht. Diese Frau redet die ganze Zeit vor sich hin. Ich bin zu ihr rüber und wollte wissen, ob ich helfen kann. Die Beamten schütteln den Kopf und fordern dich auf, weiterzugehen. Sie steigen wieder in ihr Auto ein. Sie wollen mich hier allein lassen? Einer antwortet: Wir haben etwas anderes zu tun, als uns ihre Geschichten anzuhören. Bosheit hat auch so eine vitale, spielerische Aggressivität. Ja, das kann auch taktisch und strategisch eingesetzt werden. Im Unterschied bösartig. Also die Sprache ist doch ziemlich genau. Bösartig ist bösartig. Ja? Boshaftigkeit ist etwas anderes. Sie genügt sich nicht selbst. Sie ist Mittel zum Zweck. Die Bosheit ist etwas, was man ganz gern einsetzt im Konkurrenzkampf mit anderen. Also im beruflichen oder auch im Konkurrenzkampf um eine Frau oder um beliebige Gegenstände. Um eine Frau oder beliebige Gegenstände? Entschuldigung. Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit. Das Böse ist etwas nahezu Himmlisches oder etwas Höllisches und hat mit unserer irdischen Welt nur insofern zu tun, als die Bosheit doch irgendwie ein Abkömmling des Bösen ist. Aber der boshafte Mensch ist nicht der böse Mensch an sich. Ja? Die Bosheit ist etwas, was neben sich auch das Gute verträgt, was neben sich auch die Indifferenz verträgt, auch sogar die Heiligkeit verträgt. Aber Heiligkeit nicht allzu lange. Sie provoziert. Vor allem Satiriker wie Tim Wolf von der Titanic. Also Heiligkeit und Scheinheiligkeit und die berühmte repressive Toleranz, die wir hier auch ungern zulassen. Satire darf alles. Ja, wenn der Papst empfiehlt, seine Kinder zu schlagen, dem sind wir dem Papst ja dankbar, nachdem er jetzt die ganze Zeit so freundlich, rebellisch aufgetreten ist, fast wie jemand, der versehentlich in diese Rolle geschlüpft ist und jetzt Aktionskunst draus macht, dass aber dann jetzt so langsam zum Vorschein kommt, welch Schläger der Mann dann doch ist, ist ganz gut für uns, weil, Satire darf alles. Konstruktiv? Im Einsatz für die Werte unserer westlichen Demokratie. Das ist die Renitenz gegen alles und jeden, was prominent, heilig, wichtig ist, was provoziert. Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit. Die Aufklärer kämpften dafür. Insofern ist der erfolgreiche Aufklärer auch ein boshafter Mensch. Sie hatten die Bosheit, über Gut und Böse alleine entscheiden zu können und stellten ihre Vernunft respektlos über das, was von den traditionellen Autoritäten verkündet wurde. Gut und Böse ist an die Freiheit gebunden, sich für oder gegen etwas entscheiden zu können. Volle Entscheidungsfreiheit ist aber an den Gebrauch der Vernunft gebunden. Bosheit vergeistigt. Und das Böse, zumal das Radikalböse bei Immanuel Kant, entstammt nicht dem Leib und der Sinnlichkeit, wie es das sexualfeindliche Christentum fast 2 Jahrtausende verkündete, sondern der Vernunft. Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Durchaus bleiben wir bei der Philosophie. Bei Immanuel Kant heißt es mal, dass die Bosheit reinen Vernunftursprung hat. Nicht, siehe Eva, die ebenfalls teuflische Sexualität und Sinnlichkeit. Der Grund dieses Bösen kann nun nicht in der Sinnlichkeit des Menschen und den daraus entspringenden natürlichen Neigungen gesetzt werden. Damit weist er darauf hin, dass die Bosheit nicht zur Sinnlichkeit gehört, sondern sie gehört zu unserem Verstand. Ja? Sie hat dort ihren Ursprung. Sie hat in dem Entschluss, in dem Wollen, jetzt das so und so zu tun. Ja? Die Bosheit ist also eine reine vernunftgesteuerte, vom Menschen gehandhabte und damit auch dem Menschen verfügbare Dimension. Sie ist nicht über uns verhängt worden, die Bosheit, von irgendwelchen dunklen Mächten. Sie ist kein Ausweis unserer teuflischen Natur etwa, sondern sie ist eines der Mittel unserer vernünftigen Artikulation. Der Mensch habe einen Hang zum Bösen, meinte Kant, eine vernunftverursachte Neigung zur Boshaftigkeit. Tugend will ermuntert sein. Bosheit kann man schon allein. So reimt Wilhelm Busch und so denkt Immanuel Kant, weil er seine Hoffnungen auf die Aufklärung und die Vernunft setzte, die sich auch in vernünftigen Entscheidungen realisiert. Und solche vernünftigen Entscheidungen können auch boshaft sein. Bosheit ist eine Entscheidung des Verstandes, so zu sein. Also insofern ist da immer eine intellektuelle Kompetenz dabei. Und deshalb sind solche schnellen Sätze wie, der ist aber von Natur aus böse oder dem ist dies böse angeboten. Das ist eine falsche Formulierung, Bosheit hat in dem Sinne tatsächlich nur etwas mit unserem Verstand zu tun. Wir sind als Subjekte damit Herren der Bosheit. Wir können sie steuern und wir können dann also auch etwas gegen sie tun. Was aber nicht unbedingt gut ist. Wenn Bosheit Respektlosigkeit bedeutet gegenüber Althergebrachten, gegenüber Dogmen und Autoritäten, dann kann sie auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust. Eine Aggression, eine Zerstörungslust, die kann sich ja auch an etwas anderem erweisen, als da irgendwie einen Schaden zu stiften. Der Freud, der sagt, jedes Werk, jedes Tun hat immer ein Element der Zerstörung. Ähnlich argumentiert der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, auf den sich auch Rüdiger Safranski bezieht. Für Schelling ist das Böse der gute Geist der Möglichkeit. Man tut schon gut daran, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man das Böse auch ganz gut gewissermaßen arbeiten lassen kann. Alle Kreatur würde sich selbst überlassen, zur völligen Unbeweglichkeit erstarren. Das Böse schützt vor Erstarrung, so Schelling. Es hält lebendig und beweglich. Dies ist die eigentliche philosophische Idee des Satan. Ohne ihn würde die Welt einschlafen. Die Geschichte versumpfen. Doch das Böse, was Schelling hier meint, zielt, wie bei Kant, wieder auf die Vernunft. Das Böse ist in gewissem Betracht das reinste Geistige, denn es führt den heftigsten Krieg gegen das Sein. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Immer wieder. Wenn das, was entstanden ist, so stabil geworden ist, dass es nichts Neues mehr zulässt und jede Abweichung eindämmt, angleicht und integriert. Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust. Es muss ja nicht gleich die Bombe oder eine Revolte sein. Es reicht ja meistens bereits ein herzhaftes Lachen. Ich mag ein dreckiges Lachen lieber als ein, ja, ich bin so ein guter Mensch, Lachen. Der Satiriker Wiglaf Droste. Das Gelächter ist ein Zeichen von Bosheit, muss man sagen. Ne? Satire darf alles. Bosheit, das kann auch, ist ein bisschen zynisch, ist ein bisschen polemisch, ist ein bisschen satirisch. Alles Mögliche steckt da drin. Ja? Es ist geistvoll. Würde ich sagen. Wie schön, dass ich Sie wieder zu Hause antreffe. Nein, wir müssen uns gar nicht anstrengen, um boshaft zu sein. Die Komik ist etwas Boshaftes. Selbst der harmloseste Kinderwitz hat ein Opfer. Ich gebe mir den Anschein, als hörte ich mit großem Interesse zu. Nicke, sage aha und oh, reiße erstaunt die Augen auf und lache. Es gibt eigentlich nur einen Humor, das ist der schwarze Humor. Alles andere ist nur Gelächter, ist nur Gesichtsgrimassen. Das richtige Lachen hat zu tun mit einer schwarzen Dimension, der man begegnet oder mit der man zu tun hat. Wenn ich einen Menschen sehe, habe ich Lust, ihm einen in die Fresse zu hauen. Das, was als grob erscheint, liegt ja oft dem Gegenstand, dem Thema inne. Also mein Vorgänger Leo Fischer hat mal gesagt... Der Vorgänger von Tim Wolf ist der frühere Chefsatiriker von der Titanic. Mein Vorgänger hat mal gesagt, er glaubt gar nicht, dass es harte Witze gibt. Es gibt nur harte Themen. Es ist so angenehm, einem Menschen in die Fresse zu hauen. Es drückt den Zauber der Zerstörung aus. Das heißt, die zerstörerische Kraft ist in der Negativität unendlich produktiver als die aufbauende Kraft. Deshalb warnt Rüdiger Safranski davor und auch Bernhard Lang. Wer Bosheit übt, wer Bosheit als Laster hat in seiner Seele, der versucht, anderen Menschen ständig irgendwie zu schaden. Bosheit macht nicht glücklich, meistens jedenfalls nicht. Und wenn doch, dann nicht dauerhaft. Deshalb sollte man, so Steffen Dietzsch, es mit der Bosheit nicht übertreiben. Durch die Anwendung von Bosheit ist man so oder so traumatisiert, denke ich mir. Man ist traumatisiert dadurch. Ja? Und das ist das Gefährliche an der Bosheit. Doch manchmal müssen Traumata einfach in Kauf genommen werden. Nämlich dann, wenn es darum geht, sich zu wehren gegenüber den Zumutungen von Kolleginnen, gegenüber Staat und Gesellschaft, gegenüber vermeintlichen Selbstverständlichkeiten und Verhaltenszwängen, gegenüber dem, was ich denken und tun soll. Eine der Strategien ist eben die Bosheit. Das entfaltet angesichts dieser gegenwärtigen Welt eine ganz neue Rettungsfunktion. Das Lachen natürlich, das sind alles Strategien, die man hat als Einzelner, um als Individuum zu bestehen in einer Welt, die zunehmend mich gewissermaßen einsaugt in ihre für mich gar nicht gewollten Dimensionen. Ja. Oder sonst, ich biete dem Gast ein Gläschen Tee an. Der Gast nimmt an, setzt sich zu Tisch, trinkt Tee und erzählt irgendwas. Ich gebe mir den Anschein, als hörte ich ihm mit großem Interesse zu, nicke und sage A und O, reiße erstaunt die Augen auf und lache. Der Gast, geschmeichelt von meiner Aufmerksamkeit, kommt mehr und mehr in Fahrt. Ich schenke seelenruhig ein Glas kochendes Wasser ein und... Deshalb ist die Erinnerung an die Bosheit als eine Fähigkeit des Willens des Menschen, das ist ein Appell für uns, damit wir überhaupt überleben können in dieser gegenwärtigen Welt. Bosheit will ermuntert sein. Tugend kann man schon allein. Ein Glas kochendes Wasser ein und schütte es dem Gast in die Fresse. Der Gast springt auf und fasst sich ins Gesicht. Und ich sage zu ihm, es ist keine Tugend mehr in meinem Herzen. Scheren Sie sich raus! Das Vergnügen feiner Geister. Über die Bosheit. Von Rolf Kanzen. Mit Texten von Daniel Harms, Charles Baudelaire, Nicodemus Vindicus, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Michael Bakunin und aus der Bibel. Es sprachen Tatja Seibt, Florian Lukas, Michael Evers und Ilka Teichmüller. Ton und Technik Ralf Perz. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Scheren Sie sich raus. Produktion Deutschlandfunk 2015.